Damals, als junger Mitarbeiter am Röntgeninstitut, konnte ich nicht ahnen, dass man mich als Professor Yamamoto, pensioniert wurde, zum Professor und Leiter des Instituts ernennen würde. Ich war noch nicht einmal 40 Jahre alt. Und die Erfolge der Strahlenbehandlung? Oh ja, bald konnten wir viele heilen, denen auf andere Weise nicht mehr zu helfen war. Aber Sie selbst wurden krank dabei. Darüber muss sich jeder klar sein, der sich mit Strahlen beschäftigt. Sie fordern immer wieder Opfer von denen, die sich ihnen aussetzen. Doch wir tun es bewusst. Wir gehen mit offenen Augen und vollem Bewusstsein dieser Gefahr ein. Aber wer von den Zehntausenden hier in Nagasaki ist zum Wohle seiner Mitmenschen gestorben? Sie sind nur das Opfer geworden einer barbarischen Waffe, die sie unvorbereitet getroffen hat. Und damit das Opfer dieser vielen Unschuldigen nicht ganz umsonst war, muss ich, der ich bald selbst zu Ihnen gehören werde, meine Erfahrungen für die Nachwelt aufzeichnen. Bisher war ich Arzt und Physiker. Jetzt aber habe ich zu beweisen, dass ich auch Christ bin, dass ich das Wort des Herrn zu leben vermag, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Durch Gottes Fügung bin ich zum wissenschaftlichen Beobachter einer neuen Welt geworden. Einer Welt, die für uns begonnen hat am 9. August 1945 um 11.02 Uhr. Und wie wir heute wissen, war es eine Laune des Wetters, die uns und die Stadt Nagasaki zum Ziel der Atombombe werden ließ. Meldung von Beobachterflugzeug. Wetter über Ziel 1 und 2 unbeständig. Wir fliegen die japanische Hauptinsel an. Erbitte Zielkurs. Okay, Bert. Setzen Sie Kurs auf Ziel 1. Kurswechsel in 3 Minuten. Okay, Major. Ziel 1. Kurswerte für Wechsel in 3 Minuten. Radar für Zielbild einschalten. Genaue Zeit, 8.56 Uhr. Herr Professor Nagai, es ist gleich 9 Uhr. Vorlesung für die Anatomiestudenten im großen Hörsaal. Oh ja, danke, Schwester Hashimoto. Ich komme sofort. Ich hole inzwischen die Röntgenbilder. Danke, Schwester. Bringen Sie sie in den Hörsaal. Ich komme gleich nach. Jawohl, Herr Professor. Übrigens, feindliche Flieger sind heute keine gemeldet. Na, dann werde ich meine Vorlesung heute einmal ohne Unterbrechung halten können. Ja. Hallo, Bert. Nach Zeit müssten wir Ziel 1 erreicht haben. Okay, Major. Ziel 1 in Radar aufgefasst. Haben Sie Erdsicht? Keine Spur. Wir fliegen über einer geschlossenen Wolkendecke. Hallo, Bert? Ziel 1 ist aussichtslos. Setzen Sie Kurs auf Ziel 2. Okay, Ziel 2. Neuer Kurs kommt sofort. Und nun, meine Herren, zur Praxis der röntgenologischen Diagnose. Ich habe Ihnen hier einige Röntgenbilder mitgebracht, die typische anatomische Missbildungen und Krankheitssymptome zeigen. Ich hänge sie hier in den Lichtkasten, damit sie jeder gut sehen kann. Hier die beiden ersten. Welche Diagnose? Bitte ja, Herr Ishikawa. Eine doppelte Rückgratverkrümmung. Gut, Ishikawa. Und der lateinische Terminus? Eine Kyphose in Verbindung mit einer Skoliose. Richtig. Und weil beide in Verbindung miteinander auftreten, nennt man es kurz Kyphoskoliose. Und nun? Hallo, Bert. Genaue Zeit, 10.04 Uhr. Wir befinden uns vor Ziel 2. Geschlossene Wolkendecke. Keine Erdsicht. Zwei in Radar aufgefasst. Zielraum angesprochen. Gehen Sie auf Anflugkurs 90 Grad, Major. Ausgeschlossen. Leutnant Albury kann nicht werfen. Haben keine Erdsicht. Brennstoff reicht nur noch für 1 Stunde, Major. Dann müssen wir Rückflug antreten. Ich weiß. Aber wir haben den ausdrücklichen Befehl, die Bombe nur mit Erdsicht zu werfen. Dann Anflug auf Ausweichziel. Bleibt uns nichts anderes übrig. Okay. Setze Kurs auf Ausweichziel Nagasaki.